Kundgabe 6145. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.12.1954. Gottes Wort vernahm Jesus. Mittler zwischen Gott und den Menschen. Als der Mensch Jesus auf Erden wandelte, war eine Verbindung hergestellt zwischen der Erde und dem geistigen Reich. Es konnte Gott selbst wieder zu den Menschen sprechen durch den Mund des Menschen Jesus. Es konnte sein Wort wieder ertönen, was zuvor unmöglich war durch die weite Entfernung, die zwischen den Menschen und Gott bestand. Sein Wort direkt zu vernehmen ist nur möglich, wenn die Seele des Menschen sich so gestaltet hat, dass sie fähig ist, die Stimme des göttlichen Geistes in sich zu vernehmen. Und das Gestalten der Seele in diesen Zustand geschieht durch Liebe wirken. Der Mensch Jesus war die Liebe selbst. All sein Sinnen und Trachten ging nur dahin, seinen Mitmenschen Gutes zu tun, ihnen zu helfen in allen Nöten des Leibes und der Seele. Seine Seele war licht und rein und sein Wandel auf Erden ein Wandel in Liebe. Es waren alle Vorbedingungen vorhanden, die dem göttlichen Geist die Möglichkeit gab, sich zu äußern. Denn die Seele des Menschen Jesus vernahm diese Äußerungen klar und deutlich und konnte das Wort Gottes also den Menschen vermitteln. Es konnte Gott selbst reden zu den Menschen durch ihn. Die Verbindung von Gott zu den Menschen war wiederhergestellt. Es war Jesus der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und Jesus lehrte nun die Menschen, das Gleiche anzustreben, das er selbst erreicht hatte. Er lehrte sie, die Liebe zu üben, um sich nun zu einem Gefäß des göttlichen Geistes herzurichten, in das sich nun die Kraft des Geistes ergießen konnte. Denn es sollte und konnte ein jeder Mensch die Stimme Gottes in sich vernehmen. Und der Weg wurde ihm gezeigt von dem Menschen Jesus, der auch als Mensch erst den Liebegrad erreichen musste, der ihm die Gegenwart Gottes sicherte, so dass er ihn selbst in sich vernehmen konnte. Gott spricht wohl zu einem jeden Menschen, doch niemals, wenn die Bedingungen nicht zuvor erfüllt werden. Ein durch die Liebe geläutertes Herz, das nun Gott selbst in sich aufnehmen kann, der dann auch seine Gegenwart beweiset durch seine Ansprache. Der Mensch Jesus besaß einen überaus hohen Reifegrad der Seele, weil ihn die Liebe voll und ganz erfüllte. Also auch konnte Gott selbst ihn ganz und gar erfüllen. Und es sprach nun Gott aus dem Menschen Jesus, nicht mehr der Mensch Jesus selbst. Er tat von selbst, was zum Zusammenschluss führte mit Gott. Er aber unterwies seine Mitmenschen. Er wollte auch ihnen zu dem Erfolg verhelfen, den seine Liebe ihm eingetragen hatte. Und darum lehrte er als erstes die Liebe und immer wieder nur die Liebe. Aus seiner großen Liebe ging die Weisheit hervor, denn der Geist Gottes belehrte die Menschen durch Jesus. Das Licht der Erkenntnis strahlte aus dem Feuer seiner Liebe. Jesus wusste, dass auch die Menschen von dem Licht der Erkenntnis durchstrahlt wurden, so sie nur die Liebe als erstes auslebten. Weshalb alles tiefere Wissen den Menschen nicht gelehrt wurde, weil dieses erst die Folge eines Liebelebens war, ohne welches es den Menschen ohne jeglichen Nutzen für die Seele bleibt. Die Liebe allein ist die Verbindung von den Menschen zu Gott. Die Liebe allein bewirkt, dass Gott im Menschen Wohnung nimmt, und die Liebe allein veranlasst ihn, sich zu äußern. Und also wird der Mensch, der in der Liebe lebt, das Wort Gottes in sich vernehmen. Er wird in tiefstes Wissen eingeführt werden. Er wird sagen können, von Gott belehrt zu werden. Er höret sein Wort. Und er hat so nach sich selbst verbunden mit ihm durch die Liebe. Der Mensch Jesus bewies den Menschen, dass es möglich ist, diesen Grad zu erreichen. Und also zeigt er ihnen den Weg, der aus der Tiefe wieder zur Höhe führte, zum Vater. Er lehrte die Liebe. Und er lebte die Liebe und krönte seinen Lebenswandel zuletzt mit seinem Tod am Kreuz, um alle Schwächen zu nehmen von den Menschen, die durch die einstige Sünde ihr Anteil waren, auf dass die Menschen nun auch selbst die Kraft hatten, den Weg zu gehen, auf dass sich nun der Geist Gottes in alle ergießen konnte, die willig sind, ihm zu folgen, die ein Leben führen in uneigennütziger Nächstenliebe, wie er es ihnen vorgelebt hat, auf Erden. Amen.